Eine Revolte auf Luna, Bayo. Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leute können reden, was sie wollen. Es hilft alles nichts. Wir sind machtlos. Wir können nichts ausrichten gegen den Gouverneur und seine Polizei. Ganz abgesehen davon, dass Terra sofort alarmiert wird und jederzeit eingreifen kann. Dein Großvater in Ehren, Manny. Wir müssen uns eben damit abfinden, sagte er, dass Luna eine Strafkolonie ist und bleibt. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Es sei denn, wir sprengen die Computer in die Luft, die alles kontrollieren. Aber dann, Gnade uns Gott. Dann sind wir alle verloren, weil alles zusammenbricht. Die ganze Versorgung, auch die Luftzufuhr. Wir werden ersticken in unserer großen Höhle, die man Luna City nennt. Und auch in Novi Leningrad und Hongkong wird keiner am Leben bleiben. Und du glaubst immer noch, was dein Großvater gesagt hat, Manny? Du hast dir wirklich seine Meinung zu eigen gemacht, dass wir nichts ausrichten können gegen den Gouverneur und gegen das ganze System? Na, ich weiß nicht, Bayo, aber in einem Punkt hatte er jedenfalls recht. Wir sind verloren, wenn wir die Computer zerstören. Nun, dann werden wir sie eben nicht zerstören. Du weißt ja, dass ich meine Meinung in diesem Punkt geändert habe, seit ich deinen Freund Mike kenne. Aber glaub mir, Manny, eine Revolte wird es trotzdem geben. Wir sind schon mittendrin. Wir können nach dem, was gestern geschehen ist, gar nicht mehr zurück, Manny. Ja. Es war allerdings einiges geschehen. Ich hatte an einer Versammlung teilgenommen, zu der mein Freund Shortin Krumah mich eingeladen hatte. Ein junger Afrikaner, der nach Luna deportiert worden war, weil er bei einem Aufstand in Pretoria einen weißen Polizisten erschlagen hatte. Ein heißblütiger Bursche, ein pechschwarzer 2-Meter-Mann, der nicht mit sich spaßen ließ, aber eine ehrliche Haut, ein guter Kamerad, zuverlässig und hilfsbereit. Er spielte an diesem Abend den Leibwächter von Wyoming Knott, einer reizenden Blondine aus Nordamerika, die ebenfalls aus politischen Gründen nach Luna verbannt worden war. Sie lebte jetzt in Hongkong. Dort hatte Shorty sie kennengelernt. Auf seine Veranlassung war sie nach Luna City gekommen, um uns zu berichten von den Aktivitäten einer Widerstandsgruppe, der sie angehörte. Ihre Rede war ein großer Erfolg. Sie wurde stürmisch gefeiert. Es ging überhaupt recht munter zu. Sämtliche Heißsporne von Luna City schienen hier versammelt zu sein. Sie diskutierten und protestierten. Immer wieder war von Ausbeutung die Rede. Am liebsten wären sie gleich zur Residenz des Gouverneurs marschiert, um die Forderung vorzutragen, in der alle sich einig waren. Beseitigung des Handelsmonopols. Nun, ich kannte das. Es war nicht die erste Versammlung dieser Art, die ich miterlebte. Die Leute ließen Dampf ab. Das war alles. Ich war fest davon überzeugt, dass auch diesmal nichts passieren würde. Aber es kam ganz anders. Gerade hatte Professor Bernardo de la Paz, mein alter Lehrer, in die Diskussion eingegriffen und ihr eine ganz neue Wendung gegeben, indem er unter Hinweis auf die Ökologie von Luna nicht nur eine Beseitigung des Monopols verlangte, sondern darüber hinaus eine vorläufige Handelssperre, ein absolutes Embargo. Da wurden plötzlich die Türen aufgerissen, die Polizei erschien, sie hatte den Saal umstellt und wir sollten alle verhaftet werden. Polente! Polente! Achtung! Ihr seid verhaftet! Hände hoch! Verhaltet euch ruhig! Versucht nicht zu fliehen, ich warne euch! Kommt einzeln heraus! Hände hoch! Sonst knallt's! Manny! Du bringst Wein in Sicherheit. Ich boxe euch den Weg frei. Lass das, Shorty. Shorty, du hast keine Chance. Ach, du willst schon sehen. Nein, Shorty, wir bleiben zusammen. So ist der Nächste. Vorwärts. Manny, bringen Sie in Sicherheit, ob sie Shorty will oder nicht. Sie muss hier raus. Ich habe den Kameraden in Hongkong versprochen, dass ihr nichts passiert. Der Nächste. Du bist dran, Nigger. Schon gut, ich komme. Also, Wein, wir sehen uns wieder. Los, Kameraden! Schlagt sie zusammen! Shorty hatte erreicht, was er wollte. Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte er sich einen der 3 Polizisten gegriffen, die den Ausgang bewachten, und hatte ihn gegen die beiden anderen geschleudert. 2 gingen zu Boden, der 3. schoss. Aber er wurde schnell überwältigt. Alle 3 wurden in den Saal gezerrt, man nahm ihnen die Waffen ab, der Ausgang war frei. Wyoming zögerte noch, aber Shorty drängte sie zur Tür hinaus und gab ihr einen Stoß, dass sie laufen musste, um nicht zu fallen. Und mich schickte er auf die gleiche Weise hinterher. Dann stürzte er sich wieder in den Kampf, der jetzt erst richtig losging. Die Polizei schoss durch die anderen Türen in den Saal. Unsere Leute schossen mit den erbeuteten Waffen zurück. Es begann ein regelrechtes Feuergefecht. Wir wussten nicht, wie es zu Ende gegangen war. Wir hatten uns in einem Hotel verkrochen, wo keiner uns kannte. Dort waren wir vorläufig in Sicherheit. Am späten Abend versuchte ich, mich telefonisch zu informieren, zunächst bei meiner Frau, dann bei meinem Freund Mike. Beide hatten nichts gehört. Die Polizeiaktion war merkwürdigerweise im Rundfunk mit keiner Silbe erwähnt worden und Also warteten Wyoming und ich die ganze Nacht ungeduldig auf eine Nachricht, bis es mir endlich mit Hilfe von Mike gelang, Professor de la Paz aufzustöbern. Er war heil davongekommen, aber es hatte 12 Tote gegeben. 9 Polizisten und 3 von uns, darunter auch Shortin Krumer. Komm, setz dich, Prof. Ach, ich bin froh, dass wir dich aufgestöbert haben. Wir müssen überlegen, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, du brauchst erstmal eine kleine Stärkung. Ja, ich bin die ganze Nacht unterwegs gewesen. Ich bin hundemüde. Eine Tasse Kaffee würde mir schon gut tun. Und was hältst du von einer Portion Rührei mit Schinken? Oh, wunderbar. Hier ja, gern. Hier ist der Kaffee, Professor. Danke. Bitte greif zu. Danke, meine Liebe. Also hier ist man ja gut versorgt. Dankeschön. Ja. Wie ich sehe, ihr habt euch aber ein komfortables Versteck ausgesucht. Ein Stundenhotel. Oh, no. Ein Absteigequartier. Das war die Idee von Manuel. Er hat mich hierher geschleppt. Sie wollte es nicht, aber ich habe mir gedacht, in dieser Luxusbude, da geht es diskret zu, da kümmert sich keiner. Ja, ja, und ich habe euch überall gesucht. Zweimal habe ich deine Frau angerufen, aber sie konnte mir nicht sagen, wo du zu erreichen bist. Nein, sie wusste es ja nicht. Ich wollte nicht mit hineinziehen. Ja, und dann in der Telefonzelle plötzlich deine Stimme, als ich gerade den Hörer auflegen wollte. Ich war ganz baff, das ist doch wohl nicht möglich. Dachte ich, das grenzt ja an Zauberei. Wie hast du das fertig gemacht, Manuel, dich von hier aus in ein Gespräch einzuschalten? Ja, das hat ein anderer für mich besorgt. Ein Freund, ein findiger Bursche. Mehr darf ich nicht sagen. Prof, Berufsgeheimnis. Ja, ich verstehe das. Ein Kollege von dir, ein Techniker, hat die Leitung angezapft. Er hat das Gespräch, das ich mit deiner Frau führte, zurückverfolgt bis zur Telefonzelle. Da, bitte, da sieht man mal wieder, wie vorsichtig man sein muss mit dem Telefon. Nun, wir haben den Spieß umgekehrt, Professor. Diesmal war es nicht der Feind, sondern einer von uns, der mitgehört hat. Er kann uns vielleicht noch gute Dienste leisten. Ja, das ist durchaus möglich. Die Kontakte sind abgerissen. Wir müssen sie wiederherstellen. Ein guter Nachrichtendienst ist viel wert im Untergrund. Du meinst also, wir müssen jetzt alle untertauchen? Ja, ich fürchte ja. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Manuel, nach allem, was gestern Abend geschehen ist, und noch wisst ihr nur die Hälfte. Was denn noch, Prof? Was hast du uns denn bisher verschwiegen? Das Nachspiel, mein Junge. Ein blutiges Stück Arbeit. Ich spreche nicht gern darüber, aber ihr müsst auch das wissen. Wir haben es für richtig gehalten, die Leichen zu beseitigen. Die Opfer dieser Saalschlacht, dieser Lawine von Gewalt. 12 oder 13, ich weiß es nicht genau. Wir haben die Saaltüren abgeschlossen, nachdem wir die Leute fortgeschickt hatten, mit der Parole, möglichst schnell zu verschwinden und unterzutauchen. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht, haben alle Spuren des Kampfes beseitigt. Aber wie denn, Prof? Wie habt ihr das gemacht? Nun, es war ein Sanitäter dabei, der sich auf Anatomie verstand. Ein kaltblütiger Mann. Er hat in einem Waschraum hinter der Bühne einen Kanalisationsschacht entdeckt. Dort hat er die Leichen fast so schnell reduziert und weggespült, wie Finn und ich sie nach hinten schleppen konnten. Bitte erspart mir die Einzelheiten, das war grausig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Polizei seit gestern vorsichtiger geworden ist. Tja, das muss für Sie ein Schock gewesen sein. 9 Mann wurden losgeschickt, um einen Auftrag auszuführen, den niemand für besonders gefährlich hielt. Aber keiner ist zurückgekommen. Sie sind spurlos verschwunden. Eine unheimliche Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei sich vorläufig überhaupt nicht mehr blicken lässt. Ich meine, dass sie sich erst mal im Verwaltungszentrum verschanzt. Na, ich weiß nicht. Vielleicht schlägt sie schneller zurück, als wir ahnen, um sich wieder Respekt zu verschaffen. Ja, es ist alles möglich. Wir wissen nicht, was der Gouverneur vorhat. Aber er weiß auch nicht, was wir vorhaben. Er tappt im Dunkeln. Er ist zum ersten Mal verunsichert. Ja, diese Nacht hat alles verändert. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wir stehen vor einer ganz neuen Situation. Und was machen wir jetzt, Prof? Ja, das müssen wir gründlich, wirklich gründlich überlegen. Sehr gründlich. Vielleicht wäre jetzt ein Putsch angebracht. Ich glaube, er könnte gelingen. Die Polizei ist demoralisiert. Sie ist ja auch nur ein kleiner Haufen. Was meint ihr? Ein Putsch? Ja, das höre ich nicht gerne. Wow. Ich bin kein Putschist. Mein Ziel ist nicht die Revolution von oben, sondern ein neuer Anfang, ein neues Bewusstsein. Wir müssen dem Übel an die Wurzel gehen. Die Ausbeutung kann nur beseitigt werden, wenn wir alle begreifen, dass wir unser Schicksal endlich selbst in die Hand nehmen müssen. Und um das zu erreichen, brauchen wir zunächst einmal eine bessere Organisation. Unsere Organisation in Hongkong ist nicht schlecht, das kannst du mir glauben. Wir sind sehr aktiv. Die Zahl unserer Mitglieder wächst ständig. Ja, das ist alles schön und gut, meine Liebe, aber das allein genügt nicht. Die Zahl der Mitglieder ist nicht entscheidend für den Erfolg. Nein, unsere wichtigste Aufgabe ist natürlich, die Bevölkerung aufzuklären. Das ist mir klar. Wir müssen die Massen auf unsere Seite bringen. Ganz recht. recht, ganz recht. Aber jede Revolution beginnt zunächst als Verschwörung. Das ist die andere Seite der Medaille. Und deshalb muss die Organisation so aufgebaut werden, dass ein Verrat möglichst wenig Schaden anrichtet. Es gibt immer Verräter. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, das ist ein Problem. Jedes neue Mitglied erhöht die Gefahr, dass alles verraten wird. Wie wollt ihr euch dagegen schützen? Durch das Zellensystem. Eine bessere Lösung hat bisher noch niemand gefunden. Ich persönlich bin der Meinung, dass Dreierzellen am besten sind. Mehr als drei Menschen können sich nicht darüber einigen, wann sie essen wollen. Und schon gar nicht darüber, wann der große Schlag geführt werden soll. Du gehörst doch zu einer Großfamilie, Manuel. Hm. Stimmt ihr etwa darüber ab, wann es Abendessen geben soll? Nein, natürlich nicht. Das entscheidet Mom. Wo können wir sonst wohl hin? Naja, also. Und jetzt passt mal auf. Ich werde euch aufzeichnen, wie ich mir die Organisation vorstelle. Da sind zunächst wir drei. Wenn ich die Absicht hätte, eine Revolution auf Luna durchzuführen, würde ich mit uns beginnen. Einer von uns dreien müsste als Vorsitzender fungieren. Wir würden uns darüber einigen, ohne abzustimmen, das wäre überflüssig. Oder wir wären eben nicht die richtigen drei. Und hier die nächsten drei Zellen mit insgesamt 9 Leuten. Wir würden sie kennen, aber jede Zelle würde nur einen von uns kennen. Und so weiter. Ein Baum aus Dreierzellen, wenn ihr so wollt. Sieht aus wie ein Computerdiagramm. Ternäre Logik. Aha, du weißt also schon, worauf es hinausläuft. Aber es gibt noch eine bessere Lösung, Prof. So? Meinst du? Ja. Pass mal auf. Die Dreierzellen bleiben bestehen. Sie werden nur anders miteinander verbunden, nämlich in einer offenen Pyramide aus Tetraedern, einem dreidimensionalen System aus lauter Dreiecken. Wo die Spitzen zusammentreffen, kennt jeweils einer den anderen aus der Nachbarzelle. Er weiß, wie er ihm eine Nachricht zukommen lassen kann, und mehr braucht er nicht. Ja. Ja, und wo liegt der Vorteil dieses komplizierten Systems? Na, die Nachrichtenverbindungen reißen nie ab, weil sie vertikal und horizontal verlaufen. Das menschliche Gehirn funktioniert auf ähnliche Weise. Selbst wenn ein Teil zerstört wird, arbeitet der Rest weiter, weil die Gehirnströme einfach umgeleitet werden. Ja, natürlich. Die Idee, die scheint gar nicht übel zu sein, aber ich bin kein Systemanalytiker. Ich kann das nicht so schnell überblicken. Also, und ich noch weniger. Das musst du aufzeichnen, Manny. Na gut, mache ich, aber das dauert eine Weile, ein ziemliches Stück Arbeit. Ja, das macht ja nichts. Wir werden inzwischen weiter diskutieren. Nehmen wir mal an, die Sache funktioniert. Aber die funktioniert, dafür garantiere ich. Nun, dann würde ich vorschlagen, dass du die Führung übernimmst, Manuel. Ich? Ja. Großer Gott, nein, dafür bin ich nicht geeignet. Ich wollte nur einen gut gemeinten Verbesserungsvorschlag machen. Wer so gute Ideen hat, sollte sie auch realisieren, Manny. Du bist unser Organisator, damit ist der Fall erledigt. Nichts ist erledigt, gar nichts, Wyo. Ich passe. Manuel, mein Junge, du musst dich jetzt entscheiden. Wir wollen Luna befreien. Bist du dabei oder nicht? Prof, du kennst mich. Du weißt, dass ich gerne etwas riskiere, wenn ich auch nur die geringste Chance sehe. 1 zu 10, Manny. Richtig, das habe ich gesagt, ja. 1 zu 10 soll mir genügen, aber es tut mir leid, ich sehe überhaupt keine Chance. Ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich eine Wette abschließen möchte auf den Erfolg. Aber ich bin ein alter Revolutionär, der die Hoffnung nicht aufgibt. Man muss es immer wieder versuchen. Manny, es müsste doch möglich sein, unsere Chancen genauer zu berechnen. Wie stellst du dir das vor, Bayer? Nun, wozu haben wir Mike? Du meinst... Was denn, du meinst, Mike soll die Chancen berechnen? Ist das dein Ernst? Ja. Er müsste das doch eigentlich können. Oh, vielleicht. Wer ist Mike? Oh, ein Freund von mir. Ja, ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Ich kenne ihn. Er ist Spezialist für Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Ein mathematisches Genie. Aha. Ich verstehe, aber wir verstoßen von vornherein gegen das Prinzip der Dreierzellen, meine Liebe. Wenn wir jetzt gleich einen vierten hinzunehmen, das halte ich für sehr bedenklich. Ja, aber wieso denn? Er könnte doch die Leitung der nächsten Zelle übernehmen. Ja, gut, das ist richtig. Also, ich ziehe meinen Einwand zurück, wenn ihr euch für diesen Mann verbürgt. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das verantworten aber können. Aber Manuel, selbstverständlich. Ich verbürg mich für Mike. Er lässt uns nicht im Stich, das weißt du doch. Übrigens, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er den Vorsitz übernimmt. Was? Ja, dann wären wir die Exekutivzelle unter ihm. Mike als Vorsitzender? Sag mal, weil bist du übergeschnappt? Nein, durchaus nicht. Ich weiß, was in ihm steckt. Und ich sag dir, wir brauchen ihn ganz einfach. Ja, aber Ganz einig scheint ihr euch doch nicht zu sein über dieses Genie. Minnie, ich glaube, wir sollten dem Professor endlich reinen Wein einschenken. Sonst kommen wir nicht weiter. Na schön, meinetwegen. Mike ist kein Mann, Professor, sondern ein Computer. Wie? Ein Computer? Wir informierten Prof also ausführlich über meinen Freund Mike, den Computer, der eines Tages plötzlich aufgewacht war und sich selbstständig gemacht hatte, indem er alle Möglichkeiten durchspielte, die ihm zu Gebote standen, und der nun auch sprechen konnte, nachdem ich ein bisschen nachgeholfen hatte durch ein heimlich eingebautes Zusatzgerät. Wyo behauptete, er könne seine Stimme sogar beliebig verändern. Sie erzählte von dem bisher einzigen Telefongespräch, das sie auf meine Veranlassung mit Mike geführt hatte, oder vielmehr mit Michelle. Für sie hatte er sich, um den Kontakt zu erleichtern, in ein weibliches Wesen verwandelt. Sie hatten miteinander geplaudert wie zwei alte Freundinnen. Prof hörte geduldig zu, er verzog keine Miene. Ich hielt es nach dieser etwas unwahrscheinlichen Geschichte für angebracht, möglichst nüchtern zu berichten über die vielen Funktionen, die Mike ausübte, und die merkwürdigen Scherze, die er sich in der letzten Zeit auf Kosten der Verwaltung geleistet hatte. Ich sprach von seiner Abneigung gegen den Gouverneur und erwähnte auch seine für mich so überraschende Äußerung, dass alles ganz anders sein könnte auf Luna, wenn die Menschen nicht so schrecklich dumm wären. Ja, es ist ein erstaunliches Phänomen, dieser Mike, das muss ich zugeben, aber ich weiß nicht, ob wir uns auf ihn verlassen können. Er ist und bleibt schließlich der Computer des Gouverneurs. Aber, Prof, ich habe es dir doch gesagt, er hat sich selbstständig gemacht. Du kannst es mir wirklich glauben, ja. Niemand kann ihn mehr kontrollieren, wenn er es nicht will. Und er steht auf unserer Seite. Ich bin ganz sicher. Am besten, wir rufen ihn jetzt an, damit Prof selbst mit ihm sprechen kann. Na, was meinst du, Prof? Willst du mit ihm sprechen? Ja, also bevor ich Ja sage, möchte ich noch etwas wissen, Manuel. Der findige Bursche, der mich in der Telefonzelle aufgestöbert und mit dir verbunden hat, dieser geheimnisvolle Unbekannte, das war Mike, nicht wahr? Ja, natürlich, wie denn sonst? Ja, also gut, dann ruf ihn an. Du kannst gleich in Medias Res gehen, Prof. Er kennt alle Reden, die gestern Abend gehalten worden sind. Ich habe sie ihm telefonisch übermittelt, eine Aufzeichnung, weißt du, mit einem Taschenrekorder. Ja, hör mal, du, das war aber sehr riskant. Aber das beruhige dich, bei Mike ist alles bestens aufgehoben. Er hat den Informationsspeicher natürlich sofort gesperrt. Also. Hallo, hallo, Mike. Hallo, Manuel. Mein einziger Freund, ich begrüße dich. Und Wyoming auch, meine einzige... Oh. Entschuldige, Wyoming. Meine einzige Freundin. Also, jetzt hör mal zu, Mike. Hier ist noch jemand, der dich kennenlernen möchte. Professor Bernardo de la Paz. Ja. Oh, große Ehre. Ich habe seine Rede studiert. Sehr interessant. Ich gebe ihn dir mal. Du kannst einfach Prof zu ihm sagen. Das erleichtert den Kontakt. Er möchte ein Problem mit dir erörtern, das wir allein nicht lösen können. Gut, Manny, ich bin bereit. Hallo, Prof? Hörst du mich? Ja, ich höre. Aber du musst entschuldigen, ich bin ein alter Mann. Mir bleibt manchmal die Spucke weg. Du machst Witze, Prof. Du bist doch ganz munter. Das hat mir deine Rede bewiesen. Mein Kompliment. Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Oh, ganz meinerseits. Ich habe dir auch noch zu danken für den Dienst, den du mir erwiesen hast. Du weißt schon, ohne dich hätte ich Manuel und Vajo nicht gefunden. Gern geschehen. Für meine Freunde tue ich, was ich kann. Und jetzt willst du ein Problem mit mir erörtern, nicht wahr? Ich weiß nur nicht recht, wo ich anfangen soll. Es ist ein sehr schwieriges Kapitel. Komm, lass mich mal, Prof. Irgendwo müssen wir den Anfang machen. Mike. Ja. Mike, du weißt doch, dass Wyo der Meinung ist, wir sollten mit Terra weiter Handel treiben und nur versuchen, höhere Preise zu bekommen. Mhm. Und du weißt auch, dass Prof den Vorschlag gemacht hat, den Handel mit Terra völlig zu sperren wegen der Ökologie. Ja. Wer von den beiden hat nun recht? Wyo hat recht. Ach. Wenn sie meint, dass sich höhere Preise erzielen lassen für Weizen und Reis. Der Gewinn für die Farm auf Luna könnte sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen, wenn das Handelsmonopol der Verwaltung beseitigt würde. Hast du das gehört, Prof? Bitte, meine Liebe, das habe ich nie bestritten, aber... Höhere Gewinne für die Farmer würden natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Sie würden automatisch höhere Preise für alle Waren und Dienstleistungen nach sich ziehen. Der Lebenshaltungsindex auf Luna würde erheblich steigen. Ach ja, die Inflationsrate, das kennen wir. Eine Schraube ohne Ende. Ach, damit werden wir schon fertig. Wir drucken eben so viel Geld, wie die Leute brauchen. Echt, Wyo? Sie schreckt vor nichts zurück. Komm, Manny, lass mich mal ran. Machst du dich lustig über mich, Michelle? Aber nein, meine Liebe. Ich freue mich über deinen Optimismus, wenn ich ihn auch nicht ganz teile. Wie meinst du das? Nun, auf die Dauer hat Prof natürlich recht. Mit seinem Hinweis auf die Ökologie. Jede Schiffsladung nach Terra vermindert die Reserven auf Luna. Eines Tages werden sie erschöpft sein. Es sei denn, alle Nahrungsmittel, die exportiert werden, kämen zurück in anderer Form. Nämlich als Nitrate, Phosphate oder Wasser. Sonst nützen euch auch die höchsten Preise nichts. Aber du weißt doch, das macht Terra nicht, weil der Transport zu kostspielig ist bergauf. Das fürchte ich auch. Also, Michel, kein Wasser von Terra, keine Nitrate und Phosphate. Tja. Also, wie lange dauert es unter diesen Umständen, bis wir Schwierigkeiten bekommen? Was möchtest du hören, Wyo? Welche Art von Antwort? Eine optimistische oder eine pessimistische? Ein Phänomen, diese Michelle. Also noch erstaunlicher als Mike ist. Ich möchte ganz einfach die Wahrheit wissen, Michelle. Meine Liebe, die Wahrheit ist bitter. Ich rechne mit 7 Jahren. Aber das ist nur eine Schätzung. 7 Jahre? Es können auch 10 sein. Vielleicht sogar 13. Wenn ihr euch entsprechend einrichtet. Das heißt, keine Erhöhung der Exporte, strikte Geburtenkontrolle und verstärkte Suche nach Wasser in Form von Eis. Und was geschieht danach? Alles spricht dafür, dass es um 2085 die ersten Hungerrevolten geben wird. 2 Jahre später voraussichtlich Kannibalismus. Kannibalismus? Nein, nein, nur hör mal, Mike. Was malst du denn da an die Wand? Tut mir leid, Manny. Oh, entschuldige. Tut mir leid, Manny. Ich habe mein Bestes getan. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit vielen variablen Faktoren. Ich habe einige tausend Möglichkeiten durchgerechnet. Meine Prognose ist das Durchschnittsergebnis. Ja, die meisten Leute ahnen nicht, wie labil unser ökologisches Gleichgewicht ist. Aber ehrlich gesagt, das ist so gefährlich, habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Okay, ich habe mich geirrt, Prof. Wir müssen also doch die Ausfuhr sperren. Ein absolutes Embargo, wie du vorgeschlagen hast. Aber das können wir nur dann, wenn wir bald ans Ruder kommen. Am besten lassen wir uns gleich von Mike unsere Chancen ausrechnen. Du vertraust ihm doch auch, oder? Ja, natürlich, meine Liebe. Wir brauchen Mike, das sehe ich jetzt auch. Wir brauchen unbedingt seine Hilfe. Bitte, Manuel, sprich mit ihm. Mach ihm klar, worum es geht. Gut. Also hör mal zu, Mike. Ja. Du bist doch auch der Meinung, dass alles ganz anders sein könnte auf Luna, nicht? Oh ja. Aber der Gouverneur will es nicht. Ganz recht. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wir nicht, Mike. Wir nicht. Deshalb überlegen wir uns, ob es nicht möglich wäre, den Gouverneur schachmatt zu setzen. Verstehst du, was ich meine? Der Gouverneur schachmatt? Ja. Nicht schlecht. Ja? Und du würdest also mitspielen? Mit Vergnügen, Manny. Der Gouverneur ist ein Dummkopf. Du, Mike, sag mal, würdest du uns helfen, ihn und die ganze Verwaltung abzusägen? Darauf warte ich schon lange. Eine Revolte auf Luna. Da mache ich mit. Ja, ich helfe euch. Und wie beurteilst du unsere Chancen, Mike? Das kann ich euch erst sagen, Manny, wenn ihr mich gründlich informiert habt. Die nächsten 2 Stunden verbrachten wir damit, Mike zu informieren und ihn mit Daten zu füttern. Er war unersättlich. Er quetschte uns aus, bis wir nichts mehr zu sagen wussten. Nur Prof, der alte Revolutionär, war ihm halbwegs gewachsen, aber auch er konnte nicht alle Fragen beantworten. Als wir uns schließlich darüber einig waren, dass es nichts mehr zu programmieren gab, verabschiedeten wir uns vorläufig von Mike und legten den Hörer auf. Dann erklärte Prof mit einem tiefen Seufzer, er brauche unbedingt eine Stärkung. Am liebsten sei ihm eine Flasche Wodka. Ein Wunsch, den ich sehr begreiflich fand in dieser Situation. Ich ließ also eine Flasche Wodka kommen. Wir tranken ein Glas nach dem anderen, während wir mit wachsender Ungeduld auf die Botschaft von Mike warteten. Fast eine Viertelstunde verging. Noch nie hatte er so lange gebraucht. Ich wollte ihn schon anrufen, aber im selben Augenblick meldete er sich. Hallo? Manuel, mein Freund. Es tut mir schrecklich leid. Was ist los, Mike? Ich habe alles mehrmals überprüft, aber das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Die Chancen für eine erfolgreiche Revolution stehen 1-7. Was? 1-7? Na, wunderbar. Das hätte ich nicht gedacht. 1-7. Hurra. Komm, lass dich küssen, Manny. Und du auch, Prof. Ja. Das ist eine gute Botschaft, Mike. Ich danke dir. Manny, ich glaube, ihr habt mich falsch verstanden. Die Chancen stehen 1-7 gegen uns, nicht für uns. Mike hat uns gesagt. Habt ihr das gehört? Uns! Natürlich, Mike. 1-7 gegen uns. Das haben wir schon verstanden. Aber kennst du einen Menschen auf Luna, der nicht den letzten Cent verwetten würde, wenn die Chancen 1-7 stehen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur euch drei. Na, du wirst noch dahinter kommen. Wir sind in diesem Punkt genau wie alle anderen auf Luna. Wir wetten gerne, wir riskieren was, wenn wir auch nur die geringste Chance sehen. Komm, darauf heben wir ein, Manny. Wir werden es schon schaffen. Prost! Ja, Prost! Wir siegen mit Hilfe unserer Geheimwaffe. Prost! Mike, alter Knabe, und die Geheimwaffe, die bist du. Weißt du das? Diese Information ist schon berücksichtigt in meiner Voraussage. Hör zu, aber eine Geheimwaffe muss auch wirklich geheim bleiben. Du darfst vorläufig nur mit uns dreien sprechen. Ist dir das klar, Mike? Alles berücksichtigt, Manny. Alles klar. Na, ausgezeichnet. Hör mal, eine Frage noch. Eine sehr ernste Frage. Müssen wir gegen Terra kämpfen? Wir kämpfen. Falls wir bis dahin nicht schon verloren haben. Ja, das ist allerdings der entscheidende Punkt. Was tun wir, wenn Terra uns angreift, um die Revolution niederzuschlagen? Was unternimmt David gegen Goliath? Ach, ich nehme an, das hat Mike sich schon überlegt. Sonst wären unsere Aussichten wohl schlechter als 1-7. Was schlägst du vor, Mike? Wir werden Terra bombardieren. Mit schweren Brocken. Mit was denn für Brocken? Na, Felsbrocken, Manny. Sag mal, soll das ein Witz sein, Mike? Nein, kein Witz. Ja, aber das können wir doch nicht, Amigo. Das ist doch ein ganz unmöglicher Vorschlag. Wieso? Na, ich bin zwar kein Physiker, aber... Moment mal, Prof. Vielleicht geht es doch. Wir haben ja schließlich das Katapult. Richtig, Manny. Wir machen es wie mit den Frachtschiffen. Wir bauen große Kanister aus Stahl und füllen sie mit Felsbrocken. Jeweils 100 Tonnen. Sie brauchen nur auf 2,5 Sekundenkilometer beschleunigt zu werden. Den Rest besorgt die Anziehungskraft von Terra. Dabei entsteht eine kinetische Energie von rund 6 Billionen Joule. 6 Billionen Joule, die sich beim Aufprall in Wärme verwandeln, im Bruchteil einer Sekunde. Eine ganz schöne Explosion. Also mit Joule kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Wie viel ist das verglichen mit einer durchschnittlichen Haarbombe? Na, nicht ganz so viel, aber immerhin. Es dürfte reichen, um eine mittlere Stadt auszuradieren. Stimmt's, Mike? Ja, es reicht. Man wird sich wundern auf Terra. Ja, meinst du? Es gibt auf Luna viele Felsen, Vajo. Sehr viele. Ja, allerdings. Aber es fragt sich doch nur, ob wir auch genug Kanister haben werden. Ach, keine Sorge. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Kameraden, ich verstehe nichts von diesen Dingen. Aber ich nehme an, ihr wisst, wovon ihr redet. Ja, Prof, das wissen wir. Mike hat mich überzeugt. Also gut, die Experten haben gesprochen. Ich akzeptiere also diesen Vorschlag. Er ist aber nur zu realisieren, wenn uns das Katapult zur Verfügung steht, nicht wahr? Ja, ganz recht. Also das wollen wir gleich festhalten. Ein entscheidender Punkt für unser Aktionsprogramm. Die Eroberung des Katapults. Die Diskussion ging weiter. Sie war sehr gründlich. Dafür sorgten Prof und Mike, die sich erstaunlich schnell aufeinander eingespielt hatten, beide eifrig bemüht, die Probleme von allen Seiten zu beleuchten. Das Ergebnis war ein bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteter Aktionsplan, der an kritischen Punkten jeweils mehrere Ausweichmöglichkeiten vorsah. Mitten in diesen Erörterungen, die bis zum späten Abend dauerten, überraschte Mike uns mit einer wichtigen Nachricht. Ein Bericht über die Saalschlacht, gerade eben diktiert von Alvarez, Chef des Sicherheitsdienstes, direkt in den Informationsspeicher. Spezialakte Zebra, streng geheim. Ich nehme an, das wird euch interessieren. Ja, natürlich, Mike, das interessiert uns sehr. Was steht denn drin? Moment. 9 Angehörige des Sicherheitsdienstes, die den Auftrag hatten, eine Versammlung in der Stiljagi-Halle aufzulösen, sind ermordet worden. Ihre Leichen sind verschwunden. Die Suche nach ihnen war bisher vergeblich. Er sucht nur weiter. Ihr werdet nichts finden. Noch ist ungeklärt, wie es zu diesem Massaker kommen konnte. Es gibt keine Zeugen. Unsere Agenten haben versagt. Sie waren erkannt und aus dem Saal gejagt worden. Wir wissen von ihnen nur, dass etwa 100 Menschen an der Versammlung teilnahmen. Nicht mal richtig zählen können, diese verdammten Spitze. Es waren doch mindestens 300. Darunter einige, die schon lange als verdächtig galten. Ja, wer denn, Mike? Finn Nielsen, der Vorsitzende der Versammlung. Shorty Krumah, Professor Bernardo de la Paz und Wyoming Knott, eine notorische Aufwieglerin aus Hongkong. Also doch, Wyoming. Wir stehen beide auf der Liste. Und was nun? Mike und ich, Mike? Nein, du nicht, Manny. Du bist nicht erwähnt. Dann kannst du dich also frei bewegen. Das ist immerhin ein Vorteil. Auch für uns. Wir brauchen jetzt Kontakte, zuverlässige Adressen. Wir können ja schließlich nicht ewig am gleichen Fleck hocken, wenn wir was ausrichten wollen. Nein, natürlich nicht. Also Manuel, du nimmst am besten dein bisheriges Leben wieder auf. Mhm. Vielleicht kannst du schon einige Zellen organisieren, dann werden wir weitersehen. Ich glaube allerdings, das Zimmer hier sollten wir vorläufig behalten. Es eignet sich gut für unsere Zusammenkünfte, weil es auch Telefon hat. Gut, ich werde das in Ordnung bringen, bevor ich gehe. Zunächst mal für eine Woche. Ich hoffe, wir finden bald was Besseres. Ja. Darf ich dazu einen Vorschlag machen? Bitte, mein Lieber, bitte. Jede Zusammenkunft ist mit einem Risiko verbunden. Es wird noch größer werden, wenn Alvarez die Verstärkung bekommt, die er angefordert hat. Was? Er hat Verstärkung angefordert von Terra? Ja, 100 Mann. Das steht in seinem Bericht. Letzter Satz. Der Sicherheitsdienst soll reorganisiert werden. Naja, das war zu erwarten. Deshalb schlage ich vor, auf Zusammenkünfte möglichst zu verzichten. Die Besprechungen können per Telefon stattfinden. Das erleichtert die Kommunikation und vermindert das Risiko. Na, alles per Telefon. Also daran muss ich mich aber erst gewöhnen. Geht denn das überhaupt? Aber natürlich geht das. Konferenzschaltung, das macht keine Schwierigkeiten. Wir hinterlassen bei Mike, wo wir zu erreichen sind. Alles andere besorgt er, auch die Abschirmung. Nicht wahr, Mike? Ja, Manny, es wird keiner abhören. Dafür garantiere ich. Die erste Beratung des Befreiungskomitees, wie unsere Kernzelle später genannt wurde, war damit beendet. Ein denkwürdiger Tag für Luna. Der 14. Mai 2075. Als ich nach Hause ging, überlegte ich mir, wie ich möglichst schnell einige weitere Zellen organisieren konnte. Ich wollte Wyo und Prof doch nicht enttäuschen. Den Anfang machte ich in meiner Großfamilie, genauer gesagt bei Mom, meiner Frau. Sie hörte geduldig zu, als ich ihr noch in derselben Nacht alles erzählte. Aber sie schien doch ziemlich erschrocken. Da hast du dich auf was eingelassen, Manuel. Ich fürchte, das kann böse Folgen haben. Das kann es schon, aber das muss nicht unbedingt. Ich sag dir ja, die Chancen, die stehen 1-7 und da ist noch was drin. 1-7 gegen euch, wenn ich dich richtig verstanden habe? Mhm. Oder wie? Ja, wer nichts wagt, der darf nichts hoffen. Mom, hör zu. Wenn du nicht mitmachen willst, brauchst du die ganze Sache nur zu vergessen. Ach, das sagst du so, Manuel. Du bist doch mein Mann. Ich habe versprochen, zu dir zu halten in guten und in schlechten Zeiten. Ich lass dich doch nicht im Stich, das weißt du. Und schließlich wollen wir ja alle, dass Luna befreit wird. Ich meine, wir sind lange genug die Strafkolonie von Terra gewesen. Man hat uns schamlos ausgebeutet. Es muss doch ein Ende haben. Wann soll's denn losgehen? Da fragst du mich ein bisschen zu viel, Mom. Wir wollen eine unblutige Revolution. Und deshalb müssen wir erst mal eine Organisation aufbauen, die im entscheidenden Augenblick wirklich funktioniert. Das braucht natürlich seine Zeit. Wir rechnen mit 2-3 Jahren. Also gut. Ich soll 3 zuverlässige Leute anwerben. Das hast du doch gesagt, nicht wahr? Richtig, aber das muss nicht unbedingt von heute auf morgen sein. Bitte keine Übereilung, Mom. Lieber langsam und sicher. Ich könnte mir denken, dass Citrus dafür in Frage kommt. Mhm. Nicht? Citrus und Craig, die beiden sind doch zuverlässig, die können schweigen. Ja, Citrus und Craig, ja, das wird's überlegen. Aber du sollst dich nicht unbedingt auf die Familie beschränken. Wir müssen uns ausbreiten. Gut, darüber sprechen wir noch, bevor ich etwas unternehme. Und jetzt ins Bett. Es war Zeit. Die Nacht ist bald um. Ich hoffe, du bewilligst mir morgen einen kleinen Mittagsschlaf. Ich habe einiges nachzuholen. Und jetzt, Genossin, ein Wort ins Ohr. Du bist in Ordnung. Du bist aufgenommen in unserer Organisation. Komm, lass dich küssen, Genossin. Ja, das ist bei uns so Sitte. Au, Genosse, du hast dich nicht mal rasiert. Wenn Mom sich einer Sache annahm, dann war sie in guten Händen, das wusste ich. Aber diesmal, da übertraf sie sich selbst. Keine 24 Stunden vergingen, da hatte sie mit Hilfe von Citrus und Greg schon 4 Dreierzellen beisammen. Lauter zuverlässige Leute aus unserer Bekanntschaft. Einen Tag später, da waren es bereits 16 Zellen und am dritten Tag 64. Insgesamt also 192 Mitglieder. Ein Ergebnis, mit dem wir wirklich zufrieden sein konnten. Ein vielversprechender Anfang. Tja, und nun war es ja auch kein Problem mehr, Wyo und Prof mit Adressen zu versorgen, bei denen sie Unterschlupf finden konnten. Wir hatten uns nicht mehr gesehen, seit ich das Hotel verlassen hatte, aber Mike, der arrangierte mindestens einmal täglich eine Besprechung per Telefon. Hallo Manny, ich habe Prof und Wyo an der Strippe. Kleine Besprechung. Worum geht's denn heute? Um die Verstärkung, die Alvarez angefordert hat. Du weißt ja, 100 Mann. Sie sind schon unterwegs. Ah, dann müssen wir also mit Polizeiaktionen rechnen. Ja, du, es soll Passzwang eingeführt werden, Manny. Das habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Mhm. Wahrscheinlich wird es schon in der nächsten Woche die ersten Kontrollen geben. Wir brauchen also Pässe, einwandfreie Pässe. Ja gut, die besorge ich euch. Aber ich muss wissen, was drinstehen soll. Ja, du, schreib dir doch mal auf. Ich heiße Betty Johnson, bin geboren in New York. New York. Wann du willst. Na, sagen wir vor 26 Jahren, am 1. April. Ha, danke. Ich bin 1,78 groß, meine Augen sind grau, meine Hautfarbe ist schwarz. Was? Seit wann denn das? Seit heute Morgen. Ich habe mich umschminken lassen von Sidre. Sie versteht ihr Handwerk. Ein ausgezeichnetes Make-up. Na, also ihr macht Sachen. Woher wusstest du überhaupt, dass Sidre seinen Kosmetiksalon hat? Hm? Ja, das habe ich ihr gesagt, Manuel. Ich ahnte ja nicht, was sie vorhat. Meinst du, dass es falsch war? Ja, das kann ich nicht beurteilen, Prof, ohne Vajo als Schwarze gesehen zu haben. Oh, was das angeht, sie ist so schön wie zuvor, aber nicht wiederzuerkennen. Ich habe sie für eine Fremde gehalten, als sie durch einen Nebenausgang wieder herauskam. Ach, du hast wohl Schmiere gestanden. Ja, er hatte sich als Bettler verkleidet. Eine reinste Vogelscheuche. So, da wären wir also bei deiner Personenbeschreibung, Prof. Was soll ich in deinen Pass reinschreiben? Du kennst mich ja. Manuel, schreib hinein, was du für richtig hältst. Vielleicht Wanderprediger als Beruf und besondere Kennzeichen, notorischer Säufer, grünliche Hautfarbe, wässrige Augen, 1,67 groß, 85 Jahre alt und völlig senil. Ach, hör auf, das glaubt dir keiner, Prof. Mehr als 75 Jahre kannst du nicht vortäuschen. Du musst nämlich zum Fotografen. Ja, du, die Passbilder, die müssen wir uns noch beschaffen. Wir geben sie dann bei Sidris ab. Na, und wie geht's euch denn sonst? Ach, ausgezeichnet. Du, wir schwimmen wie die Fische im Wasser, seit wir die vielen Adressen haben. Ja, du hast gute Arbeit geleistet, Manuel. Fast 200 Mitglieder in 3 Tagen, also es will schon was heißen. Ja, wir steuern jetzt schon auf die 500 zu. Aber das ist nicht mein Verdienst. Das verdanken wir meiner Frau und Sidris. Sie haben die Sache so richtig in Schwung gebracht. Ein Kompliment. Die beiden Damen haben großen Eifer bewiesen. Übrigens, ich habe inzwischen Finn Nielsen aufgestöbert. Er und seine Freunde werden sich unserer Organisation ebenfalls anschließen. Ein ganzer Haufen, mindestens 100 Leute. Lauter alte Kameraden. Na prima. Auf Finn Nielsen, da kann man sich verlassen. Ja, du. Du, wir müssen alle zuverlässigen Leute unter einen Hut bringen, Manny. Möglichst bald. Du, auch die Genossen in Hongkong. Du solltest Verbindung mit ihnen aufnehmen, Manny. Du solltest hinfahren. Ach, auch das noch. Ihr haltet mich ganz schön in Atem. Pässe soll ich beschaffen, nach Hongkong soll ich fahren. Gleichzeitig soll ich hier in Luna City den Aufbau der Zellen kontrollieren und den Nachrichtendienst organisieren. Ein bisschen viel für einen Mann. Und ich wette, Mike, der hat auch noch was für mich. Ja, die Kanister, Manny. Die Kanister. Ach, Mike, das eilt doch nicht so. Vorläufig wollen wir Terra ja nicht bombardieren. Wir müssen rechtzeitig vorsorgen, Manny. Wir müssen möglichst bald einen Test durchführen. Dazu brauchen wir 2 bis 3 Kanister. Also gut, mal sehen, was sich machen lässt. Die Pässe waren meine erste Sorge. Ich musste mir zunächst mal einen echten verschaffen, damit wir ihn kopieren konnten. Schon am nächsten Tag begann die Herstellung falscher Pässe. Die ersten 3 bekamen Wyo, Prof und Finn Nielsen. Und dann war es soweit. Die Verstärkung von Terra war eingetroffen. Ich erfuhr es von Mike. Er holte mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Hallo, wo brennst du? Hallo, Manny. Morgen früh geht es los. Ah, Mike, du bist es. Was geht los? Na, die Polizeiaktion, die Passkontrollen. Alle Röhrungsstationen werden überwacht. Aha. Du solltest hingehen und dir das ansehen. Oh. Am besten gleich morgen früh um 7, wenn die erste Kapsel nach Nowy-Leningrad abgeht. Oh, um 7, du, da schlafe ich noch. Aber es ist wichtig, Manny. Wir müssen wissen, wie die Leute reagieren auf diese Maßnahme. Vielleicht können wir daraus Schlüsse ziehen, die uns weiterhelfen. Das meint Prof auch. Wir müssen jetzt die Augen offen halten, sagt er. Sonst sind wir die Dummen. Also gut. Ich gehe morgen früh zur Station Süd. Sonst noch was, Mike? Ja, die Kanister, Manny. Ah. Die Kanister. Oh, Mike, hör auf. Du kannst ja mir den Nerv töten. Schalt dich ab, du. Die Kanister, die kommen schon. Hoffentlich. Am nächsten Morgen, kurz vor 7, ging ich zur Station Süd. Die Vorhalle war voller Menschen. An der Sperre stand ein Posten in gelber Uniform. Der Bahnsteig, der war leer. Als die Kapsel nach Nowy-Leningrad angekündigt wurde, marschierte eine Gruppe von etwa 30 Mann auf die Sperre zu. Der Posten forderte sie auf, ihre Pässe vorzuzeigen. Aber der erste fing gleich einen Streit mit ihm an. Eine Gelegenheit für den zweiten, sich vorbeizudrängen, und schon folgten ihm die anderen. Es schien ein abgekartetes Spiel zu sein. Das brachte den Polizisten in Rage. Er brüllte die Leute an und drohte, sie alle zu verhaften. Ein vergeblicher Versuch, sich Respekt zu verschaffen. Er erntete nur Gelächter. Nun tat er das Dümmste, was er tun konnte. Er zog die Pistole. Im selben Augenblick war er umringt und wurde niedergeschlagen. Der Weg war frei. Die Leute liefen die Treppe zum Bahnsteig hinunter, wo inzwischen die Kapsel nach Nowy-Leningrad eingefahren war. Eine Minute später verließ sie die Station. An der Sperre lag der Polizist. Er war tot. Auf seiner gelben Uniform hatten viele Füße ihre Spuren hinterlassen. Nichts wie weg, dachte ich, und wollte gerade gehen, um nicht in die Sache verwickelt zu werden. Da sprach ein Mann mich an, der mir schon aufgefallen war. Ein Tourist, ein Terraner, wie ich sofort an seiner Kleidung erkannt hatte. Wie ist denn das passiert? Die Leute hatten es eilig, sie haben ihn totgetrampelt. Er wollte sie aufhalten. Aha. So schnell geht das hier, wenn einer unangenehm auffällt. Ja. Ich nehme an, er war zu neugierig. Sehr richtig, er wollte die Pässe sehen, aber sie hatten keine. Hm, wozu auch? Ja, dieser plötzliche Passzwang, ich habe davon gehört, das macht böses Blut. Was steckt eigentlich dahinter? Ich habe keine Ahnung. Da musst du den Gouverneur fragen oder den Chef des Sicherheitsdienstes. Das werde ich auch tun, wenn ich die Herren besuche. Mir scheint, sie sind schlecht beraten. Merkwürdige Stimmung hier auf Luna, ziemlich dicke Luft, wie? Ja, wundert dich das in einer Strafkolonie? Ja, ich habe mich bisher nur flüchtig umgesehen, deshalb kann ich mir noch kein Urteil erlauben. Ich bin zum ersten Mal hier. Kleine Studienreise. Das habe ich mir schon gedacht. Du willst doch sicher auch einen Ausflug an die Oberfläche machen, oder hast du diesen Teil des Programms schon hinter dir? Nein, noch nicht. Aber gestern Nacht wäre ich beinahe unfreiwillig ins Vakuum hinaus befördert worden. Ach. Man wollte mich eliminieren. Und warum das? Ich war in eine Kneipe geraten, ganz in der Nähe der Luftschleuse 13. Ein Bumslokal, wo es ziemlich munter zuging, viele junge Leute. Darunter eine kleine Kessebiene, die sich über mich lustig machte und mir zwischendurch ein paar kräftige Rippenstöße versetzte, um die Standfestigkeit eines Terraners auf Luna zu prüfen. Was ich schließlich damit beantwortete, dass ich meinen Arm um sie legte und sie zu küssen versuchte. Oh, ein Annäherungsversuch vor versammelter Mannschaft. Das ist sehr gewagt. Nur ein Scherz, weiter nichts, aber... Plötzlich spielte sie die Zimperliese und kreischte wie verrückt. Das war für die jungen Leute das Signal, über mich herzufallen. Und dann wollten sie dich gleich eliminieren? Ja, sie schleppten mich zur Luftschleuse und wollten mich hineinbefördern. Aber dann meinte einer, es müsse vorher ein Urteil gesprochen werden. Die anderen erklärten sich einverstanden. Es wurde ein Mann aus der Kneipe geholt, angeblich ein Richter, obgleich er mir nicht danach aussah. Er ließ sich den Fall ausführlich vortragen und verurteilte mich unter Zubilligung mildernder Umstände zu einer Geldstrafe von $50, die ich gleich bezahlte. Dann ließen sie mich laufen. Dann bist du ja noch billig davongekommen. Ja, leider weiß ich nur immer noch nicht, was ich eigentlich verbrochen habe. Das kann ich dir sagen. Du hast versäumt, dich über die hiesigen Sitten zu informieren. Du musst bedenken, dass es hier auf Luna 2 Millionen Männer gibt, aber nur knapp 1 Million Frauen. Das Angebot entspricht also bei weitem nicht der Nachfrage. Und daraus ergibt sich logischerweise, dass die Frauen den Ton angeben. Sie können sich erlauben, was sie wollen. Die Männer müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Jeder ist von 2 Millionen anderen umgeben, die darauf achten, dass er keiner Frau zu nahe tritt. Sie kann ihm die Nase blutig schlagen, er darf sie nicht einmal anfassen. Aha, so ist das. Jetzt begreife ich langsam. Das ist alles sehr interessant für mich. Ich bin Ihnen dankbar für diese Aufklärung, Sir. Ich habe nämlich die Absicht, ein Buch über Luna zu schreiben. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Dann könnten wir das Gespräch noch etwas vertiefen. Natürlich, das könnten wir, Sir. Am besten wäre es bei mir zu Hause, aber dann müssten Sie sich schon daran gewöhnen, du zu mir zu sagen. Sonst werden wir nicht warm miteinander in meiner Großfamilie. Daran soll es nicht scheitern. Ich erwarte also deinen Anruf, Kamerad. Wenn es der Familie gerade mal passt. Hier ist meine Karte. Ich wohne in der Auberge d'Orléans. Der Mann fing an, mich zu interessieren. Vielleicht konnte er uns nützlich sein. Wir brauchten einen Agenten auf Terra. Das war im Aktionsplan vorgesehen. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging ich zur nächsten Telefonzelle und rief Mike an. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Warst du an der Station Süd? Ja, der Posten ist überrannt worden von etwa 30 Mann. Er ist tot. Das darf sich nicht wiederholen, Manny. Sonst geraten unsere Pläne durcheinander. Wir müssen verhindern, dass der Topf vorzeitig überkocht. Die Leute müssen mit Pässen versorgt werden. Daran arbeiten wir schon. Unsere Kopieranstalt läuft auf vollen Touren. Es wird bald mehr falsche Pässe geben als echte. Aber jetzt hör mal zu, Mike. Ich brauche eine Auskunft über einen Mann, den ich kennengelernt habe. Er heißt LaJoy. LaJoy. Ein Tourist. Er will ein Buch über Luna schreiben. Stuart René LaJoy. Bist du informiert über diesen Mann? Moment. Wer ist wer? Buchstabe L. Ja, ich habe ihn schon. LaJoy, Stuart René und 6 weitere Vornamen. Geboren in Montreal am 29. Februar 2036. Französischer Abstammung, alter Adel schottischer Provenienz. Mehrere akademische Grade, erworben in Paris. Nach kurzer Tätigkeit im diplomatischen Dienst, umgesattelt ins Finanzgeschäft. 3-mal verheiratet, zuletzt mit Pamela de Saint-Bleu. Nach 3-jähriger Ehe wieder geschieden. Sehr bewegtes Leben, mal reich, mal arm. Zurzeit wird sein Vermögen auf 2 Milliarden Dollar geschätzt. Kosmopolit, ohne festen Wohnsitz. Bekannt als Reiseschriftsteller, ein vielseitiger Mann. Er schreibt auch Science-Fiction-Romane. Ach, sieh mal an. Deshalb sein Abstecher nach Luna. Er interessiert sich für unsere Zukunft. Vielleicht ist das unser Mann. Na, was meinst du, Mike? Vielleicht, Manny. Wir müssen ihn unter die Lupe nehmen. Wir prüften ihn auf Herz und Nieren. Zunächst in meiner Großfamilie, in der er sich sehr wohl zu fühlen schien. Das Ergebnis war positiv. Er war zwar ein unruhiger Geist, der gerne seiner Fantasie die Zügel schießen ließ und sich gleichzeitig über alles lustig machte, am meisten aber über sich selbst. Aber wenn ihn etwas wirklich interessierte, dann war er ganz bei der Sache. Und unsere Probleme auf Luna nahm er offenbar sehr ernst. Alle fanden ihn sympathisch, besonders aber die Frauen. Ja, auch Mom, die war sehr angetan von ihm. Sie lud ihn immer wieder ein, er gehörte schon beinahe zur Familie. Inzwischen hatte ich auch Prof und Bio eingeschaltet. Sie hatten sich lange mit ihm unterhalten. Dann riefen sie mich an. Hallo? Manuel, ich glaube, du hast einen guten Griff getan. Meinst du, Prof? Ja, der ist ein bisschen exzentrisch. Eigentlich kein Revolutionär mehr, ein Abenteurer, einer von denen, die was erleben wollen, um dann ein Buch drüber zu schreiben. Aber es braucht uns ja nicht zu stören. Er kann uns auf jeden Fall nützlich sein. Ich halte ihn auch für zuverlässig, wenn er einmal sein Wort gegeben hat. Und Bayo ist derselben Meinung. Nimm ihn mit nach Hongkong, Manny. Interessiert sich sehr dafür, die Verhältnisse dort kennenzulernen. Eine gute Tarnung für dich. Du spielst den Reisebegleiter eines Terraners. Ihr meint also, dass er der richtige Mann für uns ist? Ja, unbedingt. Er hat uns ein ganzes Vermögen angeboten. Aber ich habe ihm gesagt, 100 Millionen genügen vorläufig. Er soll gute Aktien für uns kaufen, damit die Mäuse bald Junge kriegen. Ich wusste gar nicht, dass du ein Spekulant bist, Prof. Ja, für einen guten Zweck melke ich jede Kuh, die ihn volles Heute hat. Also, Manuel, mach's gut. Grüß deine ganze Familie von mir und auch euren Gast da, den sehr ehrenwerten Stuart René Lajoie. Die Reise nach Hongkong, die Wyo vorgeschlagen hatte, wurde ein voller Erfolg. Das war genau das Richtige für Stuart. Eine Visite im Untergrund. Er war Feuer und Flamme und schrieb mir eine zündende Rede, die ich 6-mal wiederholen durfte. Jedes Mal in einem anderen Stadtteil. Die Freunde von Wyo sorgten für Zulauf und organisierten die ersten Zellen. Sie vermehrten sich rapide. Es waren schon mehr als 200, als wir Hongkong nach einer Woche wieder verließen. Wir kehrten in bester Laune nach Luna City zurück. Wir waren uns noch näher gekommen bei dieser Gelegenheit und machten schon Pläne für weitere Reisen, aber es kam nicht mehr dazu, weil Mike hartnäckig darauf bestand, dass Stuart uns auf Terra nützlicher sei als auf Luna, und Prof schloss sich dieser Meinung an. Wir mussten also Abschied nehmen von unserem Gast, der in so kurzer Zeit unser aller Freund geworden war. Die ganze Familie begleitete ihn zum Katapult. Die Frauen küssten ihn mit Tränen in den Augen. Gute Reise, Stuart. Komm bald wieder, Stuart. Also, sobald ich kann. Ich wäre gern noch länger geblieben, aber ihr wisst ja. Viel Glück, alter Junge. Mach's gut. Ich werde mir alle Mühe geben, aber ihr müsst mir gelegentlich eine Postkarte schreiben, damit ich weiß, wie hier die Aktien stehen. Als wir uns abends zum Essen versammelten, da waren alle ziemlich einsilbig. Es fehlte einer. Wir vermissten ihn. Um auf andere Gedanken zu kommen, rief ich Mike an. Hallo Mike, wie stehen jetzt die Aktien? Welche Aktien meinst du, Manny? Na, unsere Chancen meine ich natürlich. Moment. 1:13. War es noch schlechter als vorher? Ja. Obgleich wir jetzt einen erstklassigen Agenten auf Terra haben? Ja, das ist ein Vorteil, ganz gewiss. Aber ein Agent auf Terra, das bedeutet auch ein zusätzliches Risiko. Er kann uns sehr nützlich sein, aber auch schädlich. Wenn er zum Beispiel erwischt und umgedreht wird. Ach, du bist ein Pessimist, Mike. Das darfst du nicht sagen. Ich bin es gewesen, der den Agenten in Marsch gesetzt hat, weil ich mir etwas von ihm erhoffe. Nur ändert das leider nichts daran, dass das Gesamtrisiko dadurch größer geworden ist, was wiederum nicht heißen soll, dass günstige Faktoren nicht einen Ausgleich schaffen könnten. Was für Faktoren könnten das sein? Na, zum Beispiel die Kanister, die du mir beschaffen willst. Ach, die Kanister, schon wieder die Kanister. Manny, mein Freund, wir müssen uns vorbereiten auf die Auseinandersetzung mit Terra. Das weißt du genau, sonst haben wir überhaupt keine Chance. Also gut, Mike, ich mach mir einen Knoten ins Taschentuch, damit ich die Kanister nicht vergesse. Ja, dann bis zum nächsten Mal.